In jüngster Zeit berichtete die amerikanische Nachrichtenagentur AP über die Realität der TVRK. Die Nachrichtenagentur meldete, seit dem Debüt vom Staatsführer Kim Jong-un auf der politischen Arena seien in Nordkorea viele Ereignisse eingetreten. Sein politisches Fundament sei gefestigt worden, die Atom- und Raketentechnik habe sich entwickelt, der Kurs auf die parallele Entwicklung der Wirtschaft und der Atomstreitkräfte werde durchgesetzt. Das System der verantwortlichen Verwaltung der sozialistischen Unternehmen sei eingeführt worden und die Bürger führen ein besseres kulturell-emotionales Leben. Auch Fox News der USA brachte dieselbe Nachricht.